Es gibt eine Normalität der Armut. Es gibt Schönes darin. Es gibt Gewohnheiten, es gibt ästhetisches Empfinden, das sich an den finanziellen Möglichkeiten orientiert. Es gibt Konsum, der Freude macht. Wir haben früher einmal in der Woche eine Familienpizza mit Thunfisch bestellt. Immer am Dienstagabend, da kostete sie nur 7 €. Das war weder gesund noch aufregend, aber es war ein Ritual und es gehörte uns. Die Wände in meinem Zimmer hatte ich mit Wasserfarben angemalt. Das war weder schick noch klug, aber ich fand es eben schön. Das Leben, das die Armen sich zusammenstellen, wird nach bürgerlichen Maßstäben immer Trash sein. Deshalb richten sich die Hilfen immer nach den bürgerlichen Ideen davon, was ein gutes Leben sein könnte.